Entscheidend, neu und typisch für das Zeitalter der Aufklärung, die Kant den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit nannte, ist, dass an die Stelle des Abenteuers die Erfahrung und das Alles-Wissen-Wollen rücken. Den Faust Lessings fasziniert die Entelechie des Aristoteles, in der im Keim schon immer das Ziel steckt. Darüber will er den Geist befragen. Aber es kommt nicht mehr dazu. Das große Faustdrama wird Goethe schreiben. Erst den stürmischen Urfaust, später Faust I und Faust II mit der Vision einer Rettung. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.